Schon 5. Mhm. Und da wäre jetzt noch nichts da herin in der Gaststube. Nee, Mo, im Kneipzimmer von der Karuska sitzt überhaupt niemand. Verstehen Sie das, Herr Himmelsbauer? Naja, da wird schon wieder was los sein in der Stadt, wo es was zum Schauen gibt. Schon möglich, ja. Oder gleich oder eine Hauerei, wo sie anständige Bürgersleute nicht mehr auf die Straße dran dürfen. Ich sage Ihnen nur so viel, Herr Wammerl. Eine Ruhe kriegen wir keine mehr, solange das Mensch noch da ist. Vorsicht, Herr Himmelsbacher. Das Mensch, von dem Sie da reden, ist eine Frau Gräfin. Und der freut sich des allerhöchsten Wohlwollens. Das ist ja der Skandal. Ja. Fifi, nur ein Maß bitteschön. Wir auch noch nicht. Ja. Tiefrein, Fifi, was ich schon lange mal fragen wollte, was heißt jetzt das eigentlich, was da auf dem Wappen über der Kneipzimmertür steht? In virtute honos. In virtute honos. Ja. Das ist der Wahlspruch von unseren Studenten, die Karuska. Ah. Und heißt so viel wie in der Tugend liegt unsere Ehre. Schau, schau. Wie Sie das wissen und waren da noch gar nicht auf der Lateinschule. Ging es zu. So was weiß man doch, wenn es im eigenen Haus geschrieben steht. Ja, und wodurch der Senior von der Karuska, der Herr Xaverius Singlespieler, der Herz allerliebste, so gut lapateinisch kann. Sie, Frau Rewe, wie viele Semester hat er denn auch schon auf dem Buckel? Der Xaverius. 17. Ja. Ja, dann. Dann müssen die Herrn Professor schon aufpassen, dass er nicht gar zu gescheit wird, der Xaverl. Guten Abend. Grüß Gott. Ja. Jetzt weiß ich nicht. Sind Sie nun die Fifi? Oder sind Sie es nicht? Ich weiß noch. Aber wer sind denn Sie? Also gesehen habe ich ihn bestimmt schon mal. Bloß wo und wann? Vor 8 Jahren, das letzte Mal, Frau Fifi. Damals sagte ich allerdings noch du zu Ihnen. Jesus, jetzt weiß es. Der Herr Eisenkopf. Jawohl, wie er leibt und lebt. Mit 27 Semestern der einst flotterster Chorbursch der Karuskia. Ah, das ist der. Ja, und warum sind Sie denn gar nicht mehr zu uns gekommen? Ja, aber liebes Kind, ich war doch fort, weit fort, in Frankreich, in England, in Amerika. Ja, was? Bis in Amerika? Ja, freilich. Na, verstehe ich es freilich, dass Sie nichts mehr hin haben lassen. Wollen Sie auch ein Bier? Ja, freilich. Ja, ja, bitte. Sagen Sie, Frau Fifi, die zwei Gäste dort, die kenne ich doch auch. Hm? Der Dicke. Ist das nicht der Glasermeister? Wie heißt er da gleich wieder? Das ist der Herr Himmelsbacher. Ja, frei. Und der andere, das ist der Privatier Wammerl. Richtig, richtig. Wo wollen Sie denn hier sitzen, Herr Eisenkopf? Am Nebentisch? Ja, ja, da her, ganz recht. Dankeschön. Wo sind die Herren? Ja, danke schön, Frau Fifi. Ja, und was treiben Sie denn jetzt, Herr Eisenkopf? Bleiben Sie in München? Na, so ohne weiteres kann ich darauf keine Antwort geben, Frau Fifi. Sie haben sicher doch auch schon einiges gehört von diesem Frauenzimmer. Wen meinst du denn? Von dieser Lola Montes. Mir langt's. 2 Jahre lang ist sie jetzt schon im Land. Die ganze Stadt redet von ihr. Also dieser Dirne werde ich den Krieg erklären. Was? Ihr und dem alten König, in dessen Namen sie regiert. Um Gottes Willen, nicht so laut. Ja, ist denn schon so weit, dass man nirgends mehr sicher ist? Wegen mir können sie schon reden. Ja, und wegen mir erst recht. Ich bin ganz derselben Meinung. Seine ja schauderhafte Zustände. Ah, fragen Sie nicht, was das Weibsbild schon Geld verbraucht hat. Das Lurde, das Quappete. So, aber dass sich jemand rührt dagegen, dass einer von euch Bürgern auftritt und auf den Tisch haut, das gibt's nicht, was? Die Studenten, die rühren sich schon. So? Gerade jetzt, in derselben Stunde, steht der Senior von der Karuska vor Gericht. Ja, und warum denn? Ja, weil sie Lola rausgeschmissen haben, wie es mit ihnen abhandeln wollt. Und was tut sie in ihrer Wut? Sie ruft eine eigene Verbindung ins Leben. Die Alemannen. Mhm. Ja, was denn? Und dafür haben sich Leute hergegeben? Jawohl. Haben sie. Studenten? Studenten. Freie, immatrikulierte Studenten? Jawohl. Sogar einer von den Karuska, der Palsner. Das, na, da hört sich doch alles auf. Ja, und das hat eben ein Senior von den Karuska so rabiat gemacht. Und wie er gestern den Palsner trifft auf der Ludwigstraße, was tut er? Er haut ihm eine runter. Bravo, Kompliment. Und wie heißt er denn, der treffliche Senior? Der Bub vom Singlespieler ist, vom Singlespieler drüben, vom Sporer 3. Was denn, der Xaberl? Was? Den kennen Sie noch? Ja, wer hätte den Xaberl kennen? Das war doch mein Leibfuchs. Der hat natürlich nie ein Examen gemacht, was? Macht schon, aber durchgefahren ist er. Zweimal schon. Ein echter Karuska. Ja. Ja, aber... Ja, was ist denn mit Ihnen, Frau Pfeffer? Sie sind ja ganz verlegen. Scheinen sich wohl für ihn zu interessieren. Ne? Sein kleines Techtelmechtel. Nix da. Auf ein Techtelmechtel lass ich mich nicht ein. Brav. Frau Pfeffer ist nämlich ein anständiges Bürgermal, so, gell? Ah, also ernsthafte Absichten. Der Xaver vom Sporerbräu wird ersamer Biersieder beim Marderbräu am Arme der Genoveva Lungelmeier. Oh ja. Glaub ich. Bloß die Eugen können noch nicht einig werden. 22.000 Gulden hat der alte Singlespieler schon Boden fürs Pfeffer. Aber die Lungemeierin verlangt 25. So, ist ja ein regelrechter Kuhhandel. Ah nein, es ist ja noch was anderes im Spiel. Ja, was denn? Der Xaverl hat überspannte Ideen im Kopf. Er will zuerst noch was erleben, sagt er. Guten Abend. Guten Abend, Mutter Lungemeier. Geben Sie mir die Hand. Ich bin ein alter Bekannter. Erkennt's. Na, besinnen Sie sich nur. Sie haben meinen Namen oft genug auf die schwarze Tafel geschrieben. Thomas Eisenkopf. So, der Herr Eisenkopf? Ja. Ja, richtig, jetzt kenne ich ihn wieder. Allerdings, den Namen habe ich oft auf Tafel geschrieben. Und auf einmal waren es verduft. Nein. Bei Nacht und Nebel. He? Also zugegeben, es ging etwas plötzlich. Aber glauben Sie mir, Mutter Lungemeier, ich bin ein anderer Mensch geworden. So. Habe Lebensschule durchgemacht, ja. Die alten Vorurteile unseres verstaubten Kontinents habe ich über Bord geworfen. Der Herr Eisenkopf war bis in Amerika, Frau Mutter. Jawohl, okay. 5 Jahre lang im Land der Freiheit. Und ich habe was gelernt. Da werden Sie was Gescheites gelernt haben. Habe ich auch drüben. Vom Straßenarbeiter habe ich mich raufgerackert. Tierbändiger war ich. Nein. Zirkusreiter, Schlangenmensch und Redakteur. Ja, was nicht sagen. Jetzt aber will ich die Früchte dieser Schule genießen. Ich werde handeln. Mit was denn, wenn man fragen darf? Mit dem Kopf, dem Herzen und wenn es Not tut, mit der Faust. Und für wen, bitteschön? Für euch alle. Für das ganze Land. Ich will euch rausreißen aus dem Sumpf, in dem ihr steckt. Ich will den Finger in die offene Wunde legen. Aber ich will euch auch das Öl geben, mit dem ihr sie heilen könnt. Ja, ist das nichts, Lungelmeierin? Hm? Ich verstehe kein Wort von den Zeugs. Also, Mutter Lungelmeier, dann muss ich wohl deutlicher werden. Die große babylonische hat in München Einzug gehalten. Seit 2 Jahren springt sie euch auf den Köpfen rum, die ehemalige Tänzerin, die jetzige Gräfin. Aha, aus dem Loch pfeift der Wind. Da werden sie aber schlechte Geschäfte machen. Wenigstens bei mir. Bei der Lungemeierin ist nämlich jede Ruhestörung polizeilich verboten. Aus dem einfachen Grund, weil die ganze Geschichte keinen Zweck hat. So, und wenn's Geld noch lange so zum Fenster nass fliegt? Das geht uns nicht so. Schau doch auf die Zustände. Ja, Herr Lahms. Ja, wer darf's denn zahlen? Das Volk. Das notleidende Volk darf's zahlen. Mir darf es zahlen. Ja, haben Sie vielleicht nicht gehört, was da draußen für eine Pracht ist in dem Palais von der Gräfin? Ich weiß. Ich kann es einer sagen, weil ein Geschwisterkind von meiner Frau, ihrer Basen, ist Bedienter gewesen bei der Gräfin. Der kann reden. Aha. Alles von Gold, sagt er. Spiegel bis auf Dickern auf und beten, dass man sie ausstrecken kann mit den Füßen, so lange als man will. Schau doch auf die Zustände bei uns im Land, schau doch auf die. Ja. So, Kind, wenn die alten Bäume noch einmal ausschlagen. Und was geht das, Herr Nau, Herr Hemmersbacher? Gleich gar nichts. Was? Ich zahle meine Steuer gerade so gut als wie Sie. Also lassen wir von Ihnen ins Maul verbieten. Zahlen, Pfeffi. Ich gehe in ein anderes Wirtshaus. Wo man uns nicht drin darf. Aber Herr Hemmersbacher... Nichts mehr! Nur ruhig, Bürger. Ich sag euch, er wird sich durchringen, der Geist der Wahrheit, der Unabhängigkeit und der Freiheit. Aber was? Die Welt bleibt allebei am selben Fleck stehen. Und sie bewegt sich doch, Mutter Lungelmeier. Sind die Studenten nicht unerhört provoziert worden? Ja, das ist wahr, Frau Mutter. Und angefangen hat Lola. Sei du statt. Du verstehst von sowas noch gar nichts. Erlauben Sie, Mutter Lungelmeier. Gar nichts erlaube ich. Vor allem kein Konflikt mit der Polizei. Da brauchst du gar nicht lachen. Ein Singlespieler gesagt, wir haben es schon vorgeladen. Und einer werden sie es bald gerade so machen. Ja, glauben Sie, dass ich mich fürchte? Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Ah, die hohe Geistlichkeit. Herr Himmelsbacher, ich gehe lieber so lange ins Kneippzimmer. Wollen Sie mitkommen? Sie können mir sicher noch etwas Interessantes berichten. Ja, geh schon mit. Na, Frau Lungelmeier, oh, Sie sind ja ganz echauffiert. Ja, mich wieder mal geärgert, Herr Kurat. So, worüber denn? Über den Menschen, der da gerade mit dem Glasermeister Himmelsbacher ins Kneippzimmer raus ist. Wer war denn das? Der Eisenkopf, Thomas. Ach so, der Tagdieb. Mhm. Der Striezi, der nie was geglaubt hat im Leben. Der nie in eine Kirche gegangen ist. Was will denn der wieder in München? Ich denke, es ist ja nur eine Revolution will er machen. Ach, was Sie nicht sagen. Aber das könnte ihm so passen. Wo wir jetzt 2 Jahre lang sowieso schon zu keiner Ruhe mehr gekommen sind. Wo es bald alle Tage eine Hauerei gibt und sich kein Mensch mehr über die Straße trauen kann. Allerdings. Nur bedenken Sie auch, was wir erlebt haben in den letzten 2 Jahren. Unsere Priester hat man vertrieben. Unsere heilige Kirche ist mit Füßen getreten worden. Ordnung, Gesetze, alles hat aufgehört. Die Minister, die wechselt das Weibsbild noch öfter als ihre Hemden. Und wer ist schuld, an denen zusteht? Unsere Mannsbrüder sind schuld. Wie? Jawohl, Herr Kurat. Wenn sie so dumm sind und lassen sie alle Köpfe dran, vom König runter bis zum letzten Laternenzünder nach Geschichte sein Recht. Sie sind eben alle verzaubert. Na ja, den Zauber kenne ich. Als der Peisner zu der Lola gegangen ist, was habe ich Ihnen da gesagt? Frau Lungelmeier, habe ich gesagt, jetzt müssen wir Ihr Haus ausweihen, damit die Sünde hinausgeht. Herr Kurat, ich bin gewiss ein rechtgläubiger Mensch, oder? Ich wüsste nicht, was es bei Ihnen zu beanstanden gäbe. Ja, also, na werden Sie mir es auch nicht in Übel nehmen, wenn ich einer sage, von der Ausreicherei, da halte ich in dem Fall rein gar nichts. Na, erlauben Sie? Nein, bei dem Zauber, da zirkt sowas nicht. Die Lola, die ist wie ein Pulverfassel. Wer jetzt noch hingeht, den zerreißt's. Aber Sie können ja da nicht mitreden. Was verstehen denn Sie schon von einem Frauenzimmer? Frau Lungelmeier, Ihre merkwürdigen Ansichten über die Gräfin Landsfeld sind mir zwar leider nicht mehr ganz fremd, aber so unverblümt haben Sie es bis jetzt noch nie ausgesprochen. Naja. Deshalb richte ich Ihnen auch nicht aus, was ich auszurichten gehabt hätte, sondern empfehle mich. Okay, Herr Kurat, das habe ich nicht wollen. Nein. Und das tut mir leid. Sagen Sie mir es halt, was zum Ausrichten haben. Oder nein, sagen Sie mir es lieber nicht. Ich weiß ja so schon. Das ist gewiss wieder vom Singlespieler. Vom Vater-Singlespieler? Ja, natürlich. Die kann schon wieder nicht mehr erwarten. Die meint, sie muss einen Gesaufel heute noch haben. Und ich helfe ihr. So. Seien Sie also vernünftig, Frau Lungelmeier. Geben Sie endlich nach. Der Singlespieler gibt ja auch nach. 23.000 Gulden bietet er. Mir ist nicht allein ums Geld, Herr Kurat. Die Heirat mit dem narrenden Studenten passt mir nicht. Na, wissen Sie was? Reden Sie doch gleich mit seinem Vater selber. Ich habe ihn mitgebracht. Was? Herr Singlespieler, bitteschön. Das ist ja der reinste Überfall. Muss das nicht so tragisch nehmen, Lungelmeierin. Es geht nicht um Tod und Leben. Sowas. Und so Reiling, Herr Kurat. Brauchst du gar nicht so aufspulen, gell? Schließlich bin ich auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Ich bin ein angesehener Bürger, sitze im Landtag. Und wenn ich noch mal gekommen bin, trotzdem du mich schon mal abfahren hast lassen, na, tue ich das bloß wegen der Fefe, gell? Du bist halt du ein Gemütsmensch. Mitsamt deine 23.000 Gulden. Du, ich sag dir die Wahrheit. Also sagst du gefälligst auch. Sag, warum's dich so spreizt dagegen, dass dein Fefe mein Gesaferl kriegen soll. Warum? Weil dein Bub ein überspanntes Mannsbild ist. Ein Gispi, der meinen Kopf durch die Wand möcht. Ja. Das passt sich aber nicht für einen Bürgersohn. Ja, da kannst du schon recht haben, ich weiß schon. Was braucht denn dein Bub einen Skandal zu machen? Was braucht der mitten auf der Ludwigstraße einen Beiß noch einen runterzuhauen? Ja, mei, das sind halt so Geschichten. Jetzt ist die ganze Zeit verrückt. Alles steht auf dem Kopf. Außerdem, woher weißt denn du, dass er ohne weiteres Ja sagt? Er sagt ja, Frau Mutter. Er ist doch ein guter Mensch. Und er hat mich gern. Na, Frau Lungelmeier. Wann du ein schönes Paar, die zwei? Ja, kommt's nicht gleich alle auf einmal. Trotzdem behalte ich meinen Kopf oben. Und sag euch jetzt so viel. Der Xaverl soll mir recht sein als Schwiegersohn. Na also. Wann er eine Probezeit besteht. Was? Ja, es ist nämlich der Hallodri, der Eisenkopf, wiedergekommen. Der Mensch, der gefällt mir nicht mehr, der Ritter so damisch daher. Ich fürchte, er hetzt dein Xaverl auf. Der hetzt ihn nicht mehr auf, da sorg schon ich dafür. Mein Bub wird ein Bierbrauer und sticht den Panzen ab. Der Xaverl kommt von der Polizei. Gerade ist er am Fenster vorbei und noch andere von der Karuske dazu. Was, der kommt schon? Ja, Frau Mutter. Gott sei Dank, dass sie ihn wieder rauslassen haben. Jesus, nein. Was ist denn, Xaverl? Was hast denn? Ist er nicht gut? Ja, du bist ja ganz blass. Warum redst denn nix? Ja, was muss er am Ende doch sitzen? Das muss er nicht. Was gibt's denn nachher? Ich will's wissen, Xaverl. Red. Abbitte muss er leisten. Dreht im Palais der Gräfin Landsfeld. Den Peißner. Vor sämtlichen Alemannen. So. Und wenn er's nicht tut, was dann? Dann wird er relegiert. Von der Universität verwiesen. Oh mei. Wenn's weiter nix ist. Wenn's weiter nix ist, Vater. Na, weiter ist nix. Höchstens, dass wir alle blamiert sind. Das ganze Chor, das da herin sitzt beim Marderbrei. Warum muss der Oliver ein Spektakel anfangen? Das Liedl kenne ich schon lange, Mutter Lungelmeier. Man wirft die Professoren aus, die es gut mit uns meinen. Setzt uns eine Lumpenbande als gleichberechtigtes Chor vor die Nase. Signaliert uns aufs Blut. Und wenn wir nicht zu allem geduldig Ja und Amen sagen, dann heißt es, warum müsst ihr ja alle bei einem Spektakel anfangen? Da hat er recht. Soll ich mir das für möglich halten? Ein Schuft wie der Beißner, der unsere Farben verraten hat. Der sich von der Lola frisieren, putzen und zäunen lässt. Zäunen? Jawohl, zäunen! Zu so einem Schuft soll ich hingehen. Tintfalten und sagen, lieber Herr Beißner, ich habe Unrecht getan, dass ich Ihnen eine runtergehaut habe. Sie sind ein Ehrenmann vom reinsten Wasser. Ich bitte Sie um Verzeihung. Na, na, Mutter Lungelmeier. Diesmal lasse ich mir das Liedl von der pfründlichen Gemütlichkeit nicht pfeifen. Geht's schon wieder los, ha? Ja, es geht wieder los. So war ich der Senior von die Karuska bin. So war ich meine Farben in Ehren getragen hab. Volle 17 Semester. Religieren lasse ich mich nicht. Und was wollen Sie denn dann machen, Xaver? Ich weiß es noch nicht. Ich brauche halt jetzt einen Menschen, der mir rausreißt aus dem Schlamassel. Der mir einen Ausweg zeigt. Sag's ihm doch endlich, Fefi. Xaverl, der Mensch, den du jetzt brauchst, der ist gefunden. Ich bin's. Ja, glaub's nur. Und wenn's vernünftig bist, dann gib uns die Mutter zusammen. Ja. Aber keine Revolution darfst du mehr machen. Also, Kumpur, bedank dich. Die Lungenmeierin muss wirklich erlauben. Aber unter derer Bedingung, gell? Mutter Lungenmeier, ich verachte ja gewiss nicht, was Sie mir so gnädig offerieren. Im Gegenteil. Ich weiß die hohe Ehre durchaus zu schätzen, aber... Na? So wie ich jetzt bin, so kann ich nicht ins Haus zu Erna. Ja, und warum nicht, wenn man fragen darf? Zuerst muss der Dreck von mir runtergewaschen sein. Aber was? Blödsinn. Du pfeifst auf die ganze Studiererei, hängst dein Haum an den Nagel und benimmst dich, wie sich ein vernünftiger Mensch halt benimmt. Nein, ich bleib Student. Auch wenn ich ein drittes Mal durchfall. Ja, du weißt recht. Ich lass mich nicht religieren, Vater. Ich bin noch jung. Vor mir liegt die ganze Welt. Ah, was? Da werden jetzt gar nicht mehr lang Geschichten gemacht, gell? Hast du mich verstanden? Das beleidigt sein, das hört sich auf. Und die Lola, die kann dich relegieren, so früh als wir es mag. Du wärst der Bierbrauer. Und ins Ballett zu der Abbitterei, da gehst du einfach nicht hin. Doch, er wird hingehen. Wer sagt das? Ich sagte das, Xaver sind die Spieler. Ich! Das ist ja der Eisenkopf. Ich habe schon wieder da. Thomas! Leibbursch. Mensch. Viech. Wo kommst du denn her? Aus dem Land der Freiheit, Xaver. Aus der neuen Welt. Und du weißt, was geschehen ist? Ja, ich weiß es. Und du weißt auch, was man mir jetzt zumut? Ich habe es gehört. Und du meinst, ich soll hingehen ins Ballett? Ja. Zum Beißner? Nein. Ja, wohin denn? Zur Lola selber. Was? Jawohl, zur Lola selber. Aber nicht in Sack und Asche, sondern mit der Peitschen in der Hand. Bravo! Ein dummes Zeug ist das! Das wird aber besser. Jedenfalls sehr interessant. Lass dich nicht verleiten, Xaverl, ich bitte. Eisenkopf, du hast recht. Ich geh, auf der Stelle geh. Und zwar direkt zu der Lola. Ich hab's ja gewusst, was da rauskommt. Herr Rustier, sei's Panier! Gell, sie sind so gut und hetzen sie noch mehr auf sie. Und wenn sich auch alle sträuben, es zu glauben, die Philister, die Pedanten. Xaver, Leibfuchs, ich sag dir die Wahrheit. Es regt sich unter der Erde. Es knistert. Die alten Götzen stürzen zu Boden. Aus ist's mit der Tyrannenmacht. Ein neues Geschlecht zieht herauf. Die Nacht entweicht. Im Osten dämmert die Morgenröte. Ja, Thomas, jetzt ist's soweit. Endlich. Im Osten dämmert die Morgenröte. Also, auf ins Palais! Herr Ruskias heißt Panier! Herr Riet Alemania! Herr Riet Lallamania! No, Singlespieler, wer hat jetzt recht gehabt? Guten Morgen, mein lieber Maurice. Guten Morgen, Herr von Peissner. Was machen Sie denn da an der Tür? Ich habe gehorcht. Sein Boudoir der Frau Gräfin. Allerdings, da ist es im Augenblick am interessantesten. Und das sagen Sie so gelassen. Und Sie fürchten nicht, dass ich es der Frau Gräfin wiedererzähle? Ganz nach Belieben, Herr von Peissner. Naja, ich tue es ja nicht. Weiß ja, dass Sie nach mir die größte Vertrauensperson sind. Wenn man 7 Jahre bei einer Dame wie der Frau Gräfin im Dienst ist, dann weiß man, was man gegenseitig voneinander zu halten hat. Dann haben Sie wohl auch alle die großen Reisen mitgemacht. Aber natürlich. Von Paris nach Petersburg, von da nach London, dann nach Mailand und von da nach Greiz-Lobenstein. Ach ja, zu seiner Durchlaucht dem 77. Heinrich. Das muss ein Abenteuer gewesen sein. Eines der tollsten. Das ganze Fürstentum stand Kopf. Die Geschichte ging sogar noch über die Affäre mit dem russischen Fürsten, der der Frau Gräfin zulieb seine eigene Frau verknobelt hat. Aber jetzt ist wohl endlich vorbei mit diesem strapaziösen Wanderleben. Ja, ich denke auch, dass wir hier bleiben. Es lebt sich in dieser Stadt wirklich ganz angenehm. Die Lage ist hübsch und der König ein wirklich recht aufgeklärter Mann. Nur die Bevölkerung lässt manchmal zu wünschen übrig. Ja, dieses Gesindel, diese Bierbauern. Soll ja wieder ein unerhörter Skandal gewesen sein gestern Abend. Ja, es war eine allerliebste Katzenmusik. 16 Fenster haben sie eingeworfen. Schade, dass sie nicht da waren, Herr von Peissner. Wann hat's denn angefangen? Also um 7 Uhr beiläufig kam der Pöbel die Brienner Straße herauf, an der Spitze die Studenten. Die Karuska. Na, diesmal ging's der Bande an den Kragen. Der Hauptredelsführer, der neulich gegen mich so frech war, dieser Xaver Singlespieler, ist verhaftet, wie? Der Singlespieler, ja, der sitzt fest, hier im Palais. So. Seit gestern Abend unten in der Waschküche. Und warum hat man ihn nicht auf die Wache gebracht? Oder noch besser gleich ins Gefängnis? Die Frau Gräfin hat es ausdrücklich befohlen. Aha. Der Mensch soll ja noch heute vorgeführt werden. Ist sie verrückt? Herr von Peissner? Wir befinden uns hier in einem Empfangssaal. Ich bitte, unterlassen Sie derartig. Ach was! Vorwärts, Maurice, melden Sie mich gleich an. Es geht nicht im Augenblick. Ich muss die Gräfin dringend sprechen. Die Alemannia will nämlich heute Abend hier im Palais anlässlich der glücklichen Niederwerfung der gestrigen Rebellion einen Festkommerz veranstalten. Und weil unsere hohe Protektorin unser Ehrengast sein soll, muss ich sofort zu ihr. Wenn ich Ihnen aber doch sage, im Augenblick geht es nicht. Ja, und warum nicht zum Kuckuck? Seine Exzellenz, der Staatsminister, sind drin. Der Bergs? Auf den brauche ich doch nicht aufzupassen. Diesmal werden Sie aufpassen. Es ist nämlich noch einer drin. Einer, der höher ist als der Minister. Der König? Erraten. Jetzt schon? Nun, diese Zeit war aber doch sonst noch nie da. Außergewöhnliche Umstände. Der gestrige Skandal. Unter uns gesagt, die Universität wird geschlossen. Tatsächlich? Sie sehen, Herr von Peissner, das Horchen hat schon seinen Vorteil. Maurice? Exzellenz? Der königliche Wagen soll vorfahren, sofort, rückwärts am Gartentor. Zu Befehl, Exzellenz, rückwärts am Gartentor. Ah, mein werter junger Freund. Exzellenz, Herr Minister? Ich bin desperat. In der Tat desperat über das, was gestern wieder passiert ist. Exzellenz, sind zu gütig. Schon der zweite Skandal in der Woche. unverantwortlich von diesen Studenten. Aus Wut, Exzellenz, aus sinnloser Wut. Nichts anderes. Weil Sie sehen, dass in Ihren Alemannen eine Kooperation auftritt mit tadellosen Manieren. Junge Kavaliere, künftige Staatsmänner, ehrenhafte junge Menschen, begeistert für alles Hohe und Edle. Es wäre mir schon angenehm, wenn ich und meine Chorbrüder in Zukunft von solchen Pöbeleien verschont blieben. Sie können beruhigt sein. Noch heute wird etwas geschehen. Ich darf zwar noch nicht darüber reden, aber... Was geschehen wird, ist mir bereits bekannt, Exzellenz. Wie? Sie wollen die Universität schließen. Sie wissen das bereits? Ich weiß alles, Exzellenz. Staunenswert. In der Tat. Eben wurde noch beraten darüber von... Ich habe es Ihnen immer schon gesagt. Wenn Sie wirklich die Freiheit wollen, dann müssen Sie die Universität schließen. Das schon. Ja, warum haben Sie es denn dann nicht getan? Junger Freund, bei aller Achtung vor den Farben, die Sie tragen, Sie reden mit einem Staatsminister. Und mit was für einem? Nun muss ich aber bitten. Sie wissen doch selbst am besten, dass Sie es nur geworden sind, weil Sie der Gräfin den Kakadu besorgt haben. Herr Studiosus, wenn Sie so fortfahren, dann muss ich mich bei der Frau Gräfin über Sie beschweren. Tun Sie es doch. Ich bin perplex. Exzellenz, ich bitte Sie ehrerbietig, finden Sie die Sprache wieder. Und dann ohne Verzug schließen Sie die Universität. Aber wirklich. Ich bin auf dem Wege dazu. Wir wollen doch sehen, ob es uns nicht gelingt, unseren Gegnern zu zeigen, was wir unter wahrer Freiheit verstehen. Es wird gelingen, Herr Studiosus. In diesem Sinn wollen wir uns auch wieder die Hand reichen. Und heute Abend beim Kommerz, den wir veranstalten, werden auch Sie unser Gast sein. Was ist los, Maurice? Die Gendarmen bringen den Singlespieler herauf, Herr von Peißner. Auf Befehl der Frau Gräfin. Nur rein damit. Ich empfehle mich, junger Freund. Also bis heute Abend beim Fest Kommerz der Alemannen. Wird mir eine Ehre sein. Auf Wiedersehen, Exzellenz. Verschwinden Sie, Maurice. Ganz wie Herr von Peißner belieben. Na, Herr Singlespieler. Etwas eigenartige Verhältnisse, unter denen wir uns wiedersehen, was? Allerdings. Du warst einmal ein ehrlicher Cherusker, der brav seine Farben getragen hat. Und jetzt bist du ein schuftiger Lollamanne. Keine Unverschämtheiten, wenn ich bitten darf. Vor allem warne ich Sie. Erlauben Sie sich nicht die mindeste Impertinenz gegen die Frau Gräfin. Wieso Impertinenz? Ich bin doch da, um Abbitte zu leisten. Ich traue Ihnen nicht, Singlespieler. Warum haben Sie denn nicht schon gestern Abbitte geleistet, anstatt Rebellion zu machen? Man ist halt manchmal so unüberlegt. Borniert, sollten Sie sagen. Peißner, nicht so daherreden. Ich hab die besten Absichten, aber... Was aber? Was willst du denn machen? Und wenn du 10-mal um Verzeihung bittest, bist du doch schon draußen. Ganz draußen. Was? Tja, mein lieber Xaverl, es ist soweit. Du musst Bierbrauer werden, musst dein Feferl heiraten. Und was geht es dir an? Ist mir bekannt, dass du andere Rosinen im Kopf gehabt hast. Aber damit ist es vorbei. Für immer vorbei. Die Universität wird nämlich geschlossen. Na, das gibt's nicht. Doch, sogar heute noch. Ich glaub da kein Wort. Dann lass das von der Frau Gräfin sagen. Dann ist es also wahr. Wirklich wahr. Xaver, der Karuskerfürst, handelt jetzt mit Leberwürst. Das hat nur sie fertig gebracht. Das elende Weib, das im Fahne. Das nennst du um Verzeihung bitten. Nur sie, diese Dirne. Gendarmen, packen Sie ihn. Er hat die Frau Gräfin auf das Infamste beleidigt. Die bringt uns alle miteinander nur ins Unglück. Das Weibsbild, das Ausgeschamte. Und nur einmal sag ich's. Dirne. Fort damit auf die Polizei. Höchste Gnaden, die Frau Gräfin. Was ist das für ein Lärm? Machen Sie, dass Sie fortkommen mit dem Burschen Wachtmeister. No, Gendarme, lassen Sie ihn hier. Aber gnädigste Frau Gräfin... C'est mon ordre. Das ist also Monsieur Singlespieler, der große Revolutionär. Lasst mich allein mit ihm. Bist du verrückt? Soll ich die Peitsche nehmen? Nimm dich in Acht vor ihm. Lass das meine Sorge sein. Alli, alli. So, jetzt sind wir allein, Herr Singlespieler. Jetzt können Sie reden. Nein. Nicht? Sie konnten es doch vorhin so kräftig, so deutlich. Ich habe sehr gut gehört, was Sie haben gerufen. Dirne haben Sie gerufen, oder? Oui ou non? Ja. Dann sagen Sie es noch einmal, mir in das Gesicht, face à face, ganz nahe. Hm? Sie sagen's ja nicht. Ich... Warum verfolgen Sie mich eigentlich? Lassen Sie mich abführen. No, no. Sie sollten mir Antwort geben. Wenn mich der Richter ins Verhör nimmt, werde ich sagen, was ich zu sagen habe. Hier nicht. Richter? Aber ich bin Richter. Ich mache Gesetze im Land. Ja, neue, Frau Gräfin. Neue. Aber die alten, die wir haben, die respektieren Sie nicht. Da treten Sie mit den Füßen drauf rum. Mit meinen Füßen? Wollen Sie sie sehen? Da. Sind diese Füße wirklich groß genug, um so etwas zusammenzutreten wie so ein altes, breites, dickes Gesetz? Schämen sollten Sie sich. Wissen Sie, was Sie uns Studenten, den Anständigen wenigstens, was Sie unserem Land zugefügt haben? Ist Ihnen das schon einmal gesagt worden? Grob und ehrlich? Nein, es ist Ihnen noch niemals gesagt worden. Drum will ich es Ihnen sagen. Aber Sie wollen es ja gar nicht hören. Sie lachen, Sie tanzen. Dummkopf. Sag's das nur einmal. Und ich weiß nicht, was ich tue. Alle, was Sie. Oh, Sie. Sie gefallen mir. Sie haben Mut. Sie gefallen mir. Viel besser als Peissner. Das ist ein Imbezil, ein Feigling. Aber Sie haben Mut. Deshalb sollen Sie nicht zurück zu den Bourgeois. Sie sollen höher hinaus. Ich soll... Sie haben eine Braut? Das wissen Sie? Verlassen Sie alles, was Sie noch bindet. Und Sie sollen sein, was Sie wollen. Was? Was soll ich sein? Grand Seigneur, Ministre, was weiß ich, vielleicht sogar... Ich soll... Das ist ja Wahnsinn. Menno, ich habe verbracht in der Welt größere Dinge schon. Und ich kenne die Welt gut, sehr gut. Ja, das weiß man von Ihnen. Aber was so spricht Madame Tout le Monde, die mich hält für eine Maîtresse, für eine Konkubine. Aber das bin ich nicht, non, non, non. Ich mache mir nichts aus allem, was kriecht zu meinen Füßen, was bettelt um meine Gunst, was mir schenkt Gold und Steine, nichts, gar nichts. Aber wenn ich liebe, wirklich liebe, und wenn es auch nur ein Student ist... Dann? Dann warte ich nicht. No, dann weiß ich zu handeln. Lassen Sie mich aus. Du kommst zu mir, du gehörst mir. Du wirst alle Manne. Conny, ich bin kein hergelaufener Glücksritter. Ich bin nicht wie der Beißner. Ich bin Cherusker. Dann geh. Geh zu deinen Chorbrüdern. Erzähl ihnen, dass du bist geblieben, rein und keusch. Geh doch. Hören Sie mich an. Kein Wort mehr, geh. Nein, bitte lassen Sie mich noch bleiben. Ich habe einen Vater. Ich habe eine Braut. Und was noch für muntere Haustiere? No, mon cher, ich habe mich geirrt in dir. Ich habe einen Augenblick geglaubt, dass du wärst fähig, mich zu begreifen. Ich habe gedacht, dass du wolltest gehen mit mir durch dick und dünn bis ans Ende der Welt. Aber jetzt sehe ich anders. Auch du bist nur ein kleiner Geselle, ein Bourgeois, wie alle. Sagst du das nicht, Frau Gräfin? Ich ertrag's nicht. Oh, wenn du wüsstest, was ich hatte vor mit dir. Alles, alles wollte ich tun für dich. Denn wenn ich liebe, dann werfe ich Throne um. Lola. Sie verstehen es noch nicht, die Menschen. Du aber hättest es sollen fassen. Von dir habe ich anders gedacht. Und mit welchem Recht? Mit meinem eigenen. Ja, Xaver, mein Guter, ich wollte dich emporziehen zu den Höhen der Menschheit. Weg über alle Bourgeois, empor zu mir, zu der Freiheit. Denn ich habe sie euch gebracht. Ich habe vertrieben die Pfaffen. Gleichheit habe ich geschaffen für alle. Ich habe es aufgebaut, das große neue Jahrhundert. Und ihr bewerft mich mit die Steine. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen, was ich da soll. Schlagen sollst du mich? So haben sie dir's doch befohlen, deine Freunde. Hallo, was hindert dich? Schlag zu. Und dann geh hinaus und schimpfe weiter auf Lola Montez. Nein, nein, ich schlag nicht. Hast du auch bedacht, die Folgen? Was willst du sagen, wenn sie dich fragen, deine Freunde? Wirst du behaupten, dass du mich hast vernichtet? Dass du mich gesehen im Staube vor dir? Ich... Herrgott im Himmel. Merkst du jetzt, fühlst du, Nespa, es gibt kein Zurück mehr. Sagen Sie mir, was ich jetzt tun soll. Ich? No, mon cher, das musst du mit dir abmachen. Lola, du. Nicht hier. Wir werden ja sehen. Frau Gräfin, befehlen? Herr Xaver Singelspieler kann unbeanstandet das Palais verlassen. Na? Wie steht's vor Herrn Fifi? Da ist nicht viel zu mehr Zeit, Hochwürden. Ich sitze heute früh da herin hinterm Schranktisch, wie immer. Auf einmal kommt der Xaver rein. Ah, was? Fragen Sie nicht, wie. Meiner Lebtag vergiss ich den Anblick nicht. Ja, wie der die Augen gestellt hat. Ja, wieso? Ja, und geschnauft hat er wie eine Lokomotiv. Ich hab mich gefreut, dass ihn wieder sich. Na ja, natürlich. Ja, aber er schmeißt mich auf die Seiten. Die Universität ist aufgelöst. Das ist nicht möglich. Schreit er und fällt auf den Stuhl hin, wie ein Stück Holz. So ist er dann gesessen, stundenlang. Wie ein Stück Holz. Das ist aber merkwürdig. Man müsste doch sprechen mit ihm, damit man hört, wie das alles zugegangen ist. Aber jetzt nicht, bitteschön. Er hat sich nämlich endlich ein wenig zum Schlafen niedergelegt, Hochwürden. Neben O im Kneippzimmer aufs Kanapee. Aha. Und wo ist sein Vater, der Singelspieler? Dem hat Mutter dir vor der Nase zugehört. Und der Eisenkopf? Der? Der ist mit den Studenten vor der Universität. Dann ist es schon recht. Schon recht, sagen Sie, Hochwürden? Und wenn er wieder einen Skandal macht? Schau. Ach, ich meine, allerweise war gescheit, dass Sie dann einen Eisenkopf bitten, er soll einen Gsaffel nicht noch mehr aufhetzen, als er schon da hat. Liebes Kind, das wird sich alles finden. Zunächst müssen wir einmal abwarten, was der Xaver selber sagt. Na, wieso? Wir wissen doch nicht, ob er alles so geduldig hinnimmt. Schließlich hat man ihn eine ganze Nacht lang eingesperrt. Ja. Wie einen Verbrecher. Was will er denn machen? Es gibt schon noch Mittel und Wege. Und was sagt für mich dabei raus? Wann komme ich endlich einmal zur Ruhe? Ach, wann kann ich endlich heiraten? Na, wird schon, mein Kind, wird schon. Nur jetzt nicht gleich verzweifeln. Ah, Herr Emmersbacher. Grüß Gott, Herr. Was ist los? Ja, alles ist los, Herr Korrett. Ja? Ah, alle Studenten sind auf die Füße. Ach so, hat die Sache eingeschlagen? Ja, und wie es eingeschlagen hat, ich sage Ihnen Hochwürden. Die Kerl rennen umeinander wie Kids, die das Drehgas weggeschossen haben. Ja, lang genug hat's gedauert. Ja, dafür fliegt es aber jetzt umso besser. Oh ja, Hochwürden, wir gehen einer großen Zeit entgegen. Sonntags, die kehrt sich nach oben. Die Menschheit macht sie Luft. Und Tatsache, wir Gläser verdienen was dabei. Das ist auch ein Standpunkt. Richten Sie mir bitte, Frau Nefi, was Schönes zum Essen her, mir hungert. Ist recht, Herr Hemmersbacher. Müssen Sie noch heute ein bisschen gedulden. Ja, ja. Ja, und haben Sie zufällig den Eisenkopf gesehen? Das glaube ich, Hochwürden. Ja, der läuft mit den Studenten die Straßen rauf und runter. Und wo er ein Fiaker sieht, lässt dann umkehren, steigt aufs Dackeln auf. Und heute redet. Jetzt müssen wir nur sehen, dass die Sache den richtigen Widerhall findet. Also du brauchst gar keine Sorgen nicht haben, Hochwürden. Die Drogen, die ganz die anderen, die spannen es nachher schon. Bald Fensterscheiben einfliegen und bald kracht dann. Keinen Gewaltakt, Herr Emmersbacher. Brauche ich ja bloß nachgehen, die anderen. Keinen Schritt außerhalb der erlaubten Grenzen. Also dies Kunststückel, das müssen Sie uns schon zuerst selber einmal vormachen, Herr Kurat. Jedenfalls mit euch. Mit den Bürgern muss der Stein ins Rollen kommen. Was? Mit den Bürgern? Naja. Also da können wir es lang warten, Herr Kurat. Aber ohne die Bürger ist es doch nicht möglich. Ja, kitzeln Sie es doch raus aus dem Stall, bevor es geht. Werd ich auch. Na, Vater Singelspieler, wissen Sie es auch schon? Was denn? Die Universität ist aufgelöst. Ja, ja. Und ich bin blamiert vor der ganzen Stadt. Die Lungenmeierin schaut mich nicht mehr um. Und aus der ganzen Verlobung werde im Leben nichts. Die Universitätssingelspieler, die Städte der Bildung, der Wissenschaft. Ist mir sauwurscht. Was? Was, das geht Sie nichts an? Ja, was kann denn ich da tun? Na, gar manches. Draußen auf der Straße ist alles in Bewegung. Alles beschwert sich. Aber die Leute, die sind nicht organisiert. Sie haben keine Führung. Sie, Vater Singelspieler. Sie sollen die Führung übernehmen. Ich? Ja, Sie. Sie ziehen Ihren Frack an, setzen Ihren Zylinder auf, holen ein paar angesehene Bürger zusammen und gehen mit denen in die Residenz. Ja, das ist eine Idee. Das tun Sie. Ja, Kann mir einfallen. Doch, Herr Abgeordneter. Sie werden es tun. Sie werden dem König von der Stimmung im Lande erzählen. Von der wahren Stimmung aber. Sie, jetzt weiß ich nicht, Herr Kurat. Machen Sie jetzt Spaß oder ist das ja nicht ernst? Bitterer Ernst, Herr Singelspieler. Ich soll mein König mir nix, dir nix mit der Tier ins Haus fallen. Ich soll reden, soll protestieren. Ja, wie stelle ich mich denn da hin? Was sage ich denn da? Sehr einfach. Sie sagen, Eure Majestät sind durch eine Dirne verzaubert worden. Diese Dirne hat es so weit getrieben, dass sie eine Schande geworden ist für das ganze Land. Sie hat meinen Sohn eingesperrt, eine ganze Nacht. Sie hat die Universität geschlossen. Und jetzt muss sie fort. Fort so schnell als möglich. Und dabei soll ich ihn anschauen. Mit meinen Augen. Fest und sicher. Bei er mich aber rausschmeißt. Bei er mich festnehmen lässt. Er lässt sie nicht festnehmen. Nein, Herr Kurat. Alles tue ich. Alles, was sie wollen. Aber dies tue ich nicht. Und für was haben wir sie dann in den Landtag gewählt? Das hat mich auch interessieren. Ja, das möchte ich selber wissen. Dass sie uns Stütze sind, dass sie handeln. Dass sie einen Mai aufmachen. Mach du's mal zu, gell? Glaser gesehen, Damischer. Ja, sie gehen's. Männer scheren sie noch ein bisschen. Sie Gneubrot, sie Geschwollner. Ja, was soll denn das heißen? Herr Kurat, muss ich mir das bieten lassen? Bitte, er hat schon recht, Herr Emersbacher, ganz recht. Sir. Warten Sie nur ab, ob Sie unser Herrgott nicht straft für Ihre Gleichgültigkeit. Okay. Wissen Sie vielleicht, ob Ihr Sohn nicht schon Schaden genommen hat bei seinem Ausflug zu der Lola? Ja, Sie machen es mir nicht Angst, Herr Kurat. Ja, so ein Weibsbild hat Zaubermittel genug. Sie meinen, dass die Diamant ein Gesau für Laschung... Damisch gemacht hat, ja, sagen Sie es nur. Ja, verrück. Ja, nachher. Nachher, Herr Kurat. Also nachher wisst ihr freilich nicht mehr, was ich da sehe. Aber ich weiß es. Sie gehen zum König. Und wenn das nicht hilft, dann setzen Sie ganz einfach den Bierpreis in die Höhe. Was sagen Sie da? Sie meinen, ich soll... Ich darf es riskieren, Mann. Jawohl, jetzt ist der Zeitpunkt. Nein. Nichts da hochwürden. Ja, Sie waren gut. Ein Bierpreis in Tee. Ja, sind 6 Kreuze für die Maß leicht noch nicht viel genug. 6,5 werden die auch nicht umbringen. Nichts da, ich protestiere. Wo ist unser Chorbruder, der Xaver? Ja, nebenan im Kneipzimmer, er schläft. So. Was wollen Sie denn schon wieder von ihm? Vater Singelspieler, 2 Stunden sind wir alle vor der verschlossenen Universität gestanden. So. In diesen schweren Stunden ist unser Plan gereift. Riesengroß, jawohl, riesengroß wird unser Werk durchgeführt. Gleich auf der Stelle. Hinter mir die Chorbrüder mit Mützen und Schlägern, die ihnen verboten sind. Und dahinter das tief beleidigte Volk. So ziehen wir zur Zwingburg. Das tief beleidigte Volk zur Zwingburg, jawohl. Bravo. Und was wollt's da, wenn ich fragen darf? Hinaufrufen werden wir. Hinaufrufen, dass es durch ganz Europa hallt, von Paris bis nach Moskau. Wir fordern unsere unveräußerlichen Rechte. Bravo. Wir fordern unsere Ideale zurück. Bravo. Wir verlangen Aufklärung und Bildung. Jawohl, Aufklärung und Bildung. Und verlangen, dass die Lola zum Teufel geht. Nicht nur das, mein Herr. Die große Babylonische hat uns zu lang den Fuß auf den Nacken gesetzt. So glatt soll die nicht abreisen dürfen. Nein, wir, das Volk, das tief beleidigte Volk, wir fordern, dass sie vorerst noch uns gehört. Uns gehört, Herr Kurat. Haben Sie es gehört? Jawohl, Bürger Hemmersbacher, auch Ihnen. Ja, derer wäre es zu sagen. Fragen Sie nicht, was ich derer für eine auf Nosen aufhau. Also tut's mit ihr, was ihr wollt. Es soll ein Volksgericht sein. Was höre ich da? Volksgericht? Natürlich, der feine Herr Eisenkopf, der Erzrevoluzer, der soll jetzt der Ramasuri wieder von vorne anfangen. Mutter Lungelmeier. Langt es leicht noch nicht, was Sie gestern angerichtet haben. Es sind auch noch andere da, die sich mit den derzeitigen Zuständen durchaus nicht einverstanden erklären. Allerdings. Sogar der Herr Kurat, hä? Hat er sich also ausgesehnt mit einer Gottlosigkeit und macht selber Revolution mit. Mutter Lungelmeier, von einer Revolution habe ich mit keiner Silbe gesprochen. Aber beschweren deren Sie einer und uns Frieden sind's. Und wer sie beschwert und uns Frieden ist, ist ein Revoluzzer. Oh, das haben Sie jetzt gut gesagt, Lungelmeierin. Natürlich, der Glaser ist auch von der Partie. Sonst weiß er nicht ganz. Was? Und dass die Dummheit nicht zu kurz kommt, blasst auch noch der Singelspieler bei dem Verschwörungsquartett mit. Du geh. Hat nicht dein Bub Schimpf und Schank nur über uns gebracht? Na, das brauchst du jetzt auch nicht gerade sagen. Und nochmal sag ich's, Schimpf und Schand. Ei, Kastel Thomsen, mein zukünftiger Schwiegersohn, ganze Nacht lang. Ja, ich weiß schon. Die Universität haben's zugemacht wegen ihm. Sogar Wachposten haben's mir vor mein Ehrbars Haus hingestellt. Sowas habe ich da noch nie nicht erlebt. Stimmt. Und sowas soll man sich alles ruhig gefallen lassen, ja? Bei ihm ist gefallen lassen, braucht's ihn gar nicht kommen. Aber der Gemeinheit ist da, wir sollen behandeln. Hättest dein Buben besser gezogen, dann war's schon nicht so weit gekommen. Du, jetzt muss ich fest schon bitten, gell? Ah, trau du nicht gar so auf, mit deinen lumperten 23.000 Gulden. Sind's der Rapper nicht gut genug? Ich kann sie wieder zurücknehmen. Ja, nimm's doch grad zurück. Oder bittst du leicht ein, du tust mir einen Gefallen mit der damischen Verlobung. Geh, lass mir's gut sein, komm. Denk mir nicht mehr dran. Ist auch recht, denk mir nicht mehr dran. Ich geh. Na. Und Sie, Herr Kurat, gehen Sie nur gleich mit ihm. Nachher können Sie miteinander Revolution machen. Und bei euer Revolution machen. Geht's dir was an? Bei nein gehen in die Residenz. Bei ein Audienzverlangen von meinem Kini. Geht es dir was an? Nichts geht's dir an. Bei ich Revolution mache, ist das ganz allein meine Sache. Und jetzt mach ich Revolution. Grad extra. Bravo, Vater Singespieler. Er geht mit mir in die Residenz. Jawohl, ich gehe mit. Warten Sie ein bisschen, ich ziehe mir zuerst noch meinen Frack um. Mutter Lungelmeier, wir verlassen dieses Lokal. Was? Die Cherusker wandern aus. Jetzt hast du es. Sie gehen zum Sporerbräu. Was höre ich da? Ich wollte mein Lokal verlassen. Ich wollte das Haus aufgeben, wo ihr 22 Jahre gehaust habt und von mir gehalten worden seid wie die eigenen Kinder. Es Windbeutel, es Miserablige. Aber meinetwegen, geht's nur, geht's zu! Aber Mutter Lungelmeier, haben Sie doch ein Einsehen. Man kann doch nicht einfach die Universität schließen. Der Mensch soll da eine Bildung haben. Einen Verstand soll er haben. Das ist Hauptsache. Aber du hast ja keinen Verstand. Nicht für 10 Kreuzer. Lassen Sie sich nicht irre machen, Vater Singespieler. Sie tun was Großes. Ja, ihr guten Leute. Jetzt ist er da. Der Augenblick der Vergeltung. Xaver Singespieler, Senior des Chors Cheruskia. Wach auf! Mir scheint, jetzt geht die Dummheit erst richtig los. Was gibt's denn? Komm. Reib dir den Schlaf aus den Augen. Nimm den Schläger zur Hand. Der Kampf ist entbrannt. Es geht zur Residenz. Zur Residenz? Zur Residenz geht's hier? Auf direktem Weg, Xaver. Was ich dir gestern gesagt habe. Es knistert unter der Erde. Die Nacht entweicht. Im Osten dämmert die Morgenröte. Jawohl. Xaver, Mensch, erst mir scheint, du träumst noch. Wach doch auf. Ich verschaff dir Genugtuung. Nein, ich bin wach. Ich bin munter als ein Kopf. Das kannst du mir glauben. Ja, dann schlag ein und geh mit uns. Nein. Ich geh nicht mit. Was ist denn da? Das ist aber sonderbar. Wow. Hat er am Ende da einen Schaden genommen? Ganz miserabisch sagt er aus. Leibfuchs, Xaver, Mensch! Gib mir jetzt Antwort auf meine Frage. Warum gehst du nicht mit? Ich kann nicht. Und ich will nicht. Bist du am Ende gar vernünftig geworden, Xaver? Du gehst nicht mit? Nein, ich geh nicht mit. Ja, was soll das? Also, was ist denn mit dir? Nachher will ich dir was sagen. Dir und deinem Vater. Was war, soll vergessen sein. Wir sind alle bloß Menschen. Da habt ihr meine Hand. Ihr gebt eure Politisiererei auf und ich meinen Widerstand. Worauf soll denn das hinaus? Das werden sie gleich sehen hoch werden. Was will denn die jetzt? Peti? Ja, vermutlich. Da geh rein. Ja, was ist? Komm, geh zum Xaverl hin. Er hat auf einmal einen Verstand gekriegt. Er ist jetzt ganz brav. Jetzt soll ich ihn haben. Jetzt darfst du ihn heiraten. Noch gebe ich ihm einen Puzzle. Ist das wahr, Frau Mutter? Mhm. Ja, und du? Was sagst du selber dazu, Xaverl? Lass mich im Frieden. Xaverl? Was ist das? Du junger Mensch, du. Ich bring dir meine Tochter und du stoßt das zurück. Ich stoß ja nicht zurück. Ich will sie auch heiraten. Aber... Aber? Was aber? Zuerst muss ich noch andere Dinge erledigen. Sehr richtig. Wenn er wieder zurück ist von der Residenz, Mutter Lungelmeier, da kommt alles in Ordnung. Und darauf soll ich warten, bis am gnädigen Herrn passt. Na, ihr wisst ja alle nicht, was ich durchgemacht habe, die letzten 12 Stunden. was ich gesehen habe. Im Palais von der Lola. Gell? Eingericht ist großartig. Das Ruhe Luder. Jetzt, Ruhe jetzt! Wieso? 17 Semester lang habe ich unsere Farben in Ehren gehalten. Xaver, und wenn du 10-mal im Haus der Lola warst, so hast du doch deine Ehre gewahrt. Aber was Ehre? Xaverli fragt dich jetzt. Willst du ein Kursstudent bleiben oder willst du ein Bierbrauer werden? Jetzt red einmal! Ein Bierbrauer? Und wenn ich mehr werden könnte? Ein Grand Seigneur? Ein Minister? Sonst nichts mehr. Der ist ja übergeschnappt. Leibfuchs, was soll das heißen? Wenn ich es auch sage, ihr seid jetzt dumm und blöd. Was sagen wir? Geht's doch selber raus. Ins Palais. Schaut euch die Gräfin an, wie es denkt und wie es spricht. Und dann urteilt's. Wie so ein Zmut ist, wenn man nach all der Pracht und Herrlichkeit wieder reinkommt in das Saubeißel, in das Stinkerdeck. Bin ja auch bloß ein Mensch. Bin ja auch nur aus Fleisch und Blut. Aber wie ich den Duft gespürt hab, wie die mich hergezogen hat, an ihr Brust. Wer? Was? Wer hat sie hergezogen? Ha? Die Lola vielleicht? Also so steht's. Ja, ist denn zum Glauben? Spannend jetzt was, Vater Singlespieler. Xaverl, ich verliere den Verstand. Xaverl, so red doch ein deutliches Wort. Er kann nicht. Er weiß nicht mehr, was er tut. Die Lola hat ihn verzaubert. Also Verrat. Verrat an allem, was ich bisher geglaubt. Xaverl, hör auf mich. Auf deinem Vater. Alois Singlespieler heiße ich. Bierbrauer bin ich und Landtagsabgeordneter. Vor allem aber bin ich ein rechtschaffener Mensch. Meiner Lebtag habe ich noch keine Revolution angefangen. Meiner Lebtag habe ich mich stark gehalten. Jetzt aber, wenn du zu der Lola gehst, zum Kini habe ich schon gesagt, dass ich gehe, wenn du zu der Lola gehst, dann riskiere ich das Letzte. Ich setze einen Bierpreis auf. Bravo. Vom Morgen ab kostet man 6,5 Kreuzer. Das ist nichts mehr. Blut von der Katze. Jetzt wird's mir aber zu dumm. Versäumen wir keine Sekunde. Die heiligsten Güter der Menschheit sind in Gefahr. Also, auf zur Residenz. Hast du das gehört, Xaverl, oder nicht? Der hat's, was wollt's. Ich jedenfalls. Ich weiß, was ich jetzt da hab. Xaverl! Du Saubert und du doch bleibst von mir. Den da holst du nicht mehr, Singlespieler. Ist das die Möglichkeit? Er rennt zur Lola. Und trotzdem. Trotzdem ziehen wir zur Residenz. Jetzt erst recht. Vorwärts, Bürger. Zur Residenz. Jawohl, wir gehen zur Residenz. Jawohl. Na nun, Maurice, Sie horchen ja schon wieder. Gewiss, Herr von Peißner. Aber diesmal am Toilettenzimmer der Frau Gräfin. Wo bleibt sie denn nur? Die Festgesellschaft verlangt nach ihr. Das Korb ist einen Huldigungskanto steigen lassen. Die Herren Abgeordneten der Freien Bürgerschaft stehen in Erwartung der Gräfin nun schon eine geschlagene Stunde auf dem Podest. Jeder ein Präsent in den Händen. Der Konditor Meierhöfer... Der Partout-Hoflieferant werden möchte. Ja, der. Mit einem Monstrum vom Bonbonnier. Der Minister will eine Rede halten. Im Vertrauen, Maurice hat mir bereits verraten, worauf er im Besonderen zu sprechen kommen wird. Auf was denn? Er will der Kühnheit gedenken, mit der die Gräfin heute Morgen diesem Halunken, diesem Singlespieler begegnet ist. Ah, interessant. Wie? Ich meine, da hat seine Exzellenz aber auch wirklich alle Ursache dazu. Die Art und Weise, wie die Frau Gräfin diesen Fall anpackte, verdient in der Tat die höchste Bewunderung. Offen gesagt, ich war nicht recht damit einverstanden. Das kann ich Ihnen auch gar nicht verdenken. Schließlich dürfte sich eine so hochstehende Dame doch nicht so tief herablassen, einen solchen Raudier anzusprechen. Wie ging er denn fort? Ohne Drohung? Ohne Skandal? Wie ein gebändigter Tiger. Und in dieser wesentlich veränderten Stimmung kam er auch wieder. Wieso? Er kam noch einmal? Er wagt es noch einmal? Jawohl. Vor circa 2 Stunden. Ja, und die Gräfin hat sich herbeigelassen. Eben. Und dieser Kerl ist etwa immer noch bei ihr? Die Frau Gräfin hat ihm ein zu gutes Herz. Also das war der Zweck der geheimen Unterredung heute Morgen. Deshalb wollte sie mit ihm allein sein. Oh, dieses Frauenzimmer, dieses Miserable. No, Herr von Peißner. Etwas mehr Hofton, wenn ich bitten darf. Falsch drauf. Auf den ganzen Schwindel pfeife ich. Mir posiert sie was vor von ihrem Mut und in Wirklichkeit fängt sie wieder eine ganz gewöhnliche Dummheit an. Aber wenn das ihre einzige Sorge ist, glaube ich, sie beruhigen zu können. Wer das glauben könnte. Dieser Herr Singelspieler ist ja gewiss ein recht hübscher Mann, aber soviel ich die Sache bis jetzt verfolgt habe, scheint er mir zu viel Gefühl zu haben. Trinken Sie mit der Festgesellschaft ruhig noch ein Stündchen weiter, Herr von Peißner. Ich habe eben neuen Sekt gebracht. Wann wirst du mir gehören? Lola. Du. Mein Chéri. Himmlisches, göttliches Weib. Wann? Wann? Diese Nacht. Erst. C'est drôle. Jetzt doch nicht mitten in Commerce und Fête. Gut. Diese Nacht. Trinken wir drauf. Wie gut du aussiehst in Corvix der Alemania. So staatlich, so repräsentabel. Ah, voilà, andere Couleur als die von dir alte, stupide Kerusker. N'est-ce pas? Red nicht davon. Schließlich habe ich doch selber dazugehört. Und außerdem, du weißt doch, was im Gang ist. Parfaitement. Une Revolution. Ah, das ist originell. Nimm's nicht so leicht. Die Kerusker sind gegen die Residenz gezogen. Das ganze Volk hinterher. Und mein eigener Vater ist mitgegangen. Eine Revolution macht immer Vergnügen. Das bringt Leben und Abwechslung. Und nun gar, wenn der Vater des neuen Seniors der Alemannia in eigener Person losschlägt. Fürchtest du wirklich nichts? Nichts auf der Welt, mon chéri. Solche Dinge habe ich hunderte erlebt und noch keines hat mir imponiert. Lola, jetzt fang erst recht zu leben an. Weißt du, dass du schöner bist als je. Ich bete dich an. Ich. Was? Sag mir, dass du mich liebst. Eh bien, je t'aime. In unserer Sprache sollst du das sagen. Gut, denn ich liebe dich. Das klingt nicht weich, nicht schön, nicht so innig. Oh, mon cher, nicht gar so poetisch. Wir müssen an unseren Kommerz denken. Und ich soll präsidieren. Was sonst? Du bist jetzt Senior. Neben dem Peißner. Was sprichst du von ihm? Er ist abgetan. Kannst du schwören? Schwören? Wenn du mir nicht glaubst, was soll denn ein Schwur? Ist doch nur da, um gebrochen zu werden. Das kann nicht dein Ernst sein. Jetzt ohne Phrasen. Reich mir den Schläger, mein Bester. Willst du ihn mir legen Gut. Lola. Oh, nicht so fest. So, so ist es recht. Und jetzt den Hut. Da, ich setze ihn dir auf. Du bist sehr geschickt. Lola, jetzt gehörst du mir. Die Handschuhe? Mir ganz allein. Oui, mon cher, jetzt gehöre ich dir ganz allein. Du sagst es so gleichgültig. Wenn du wüsstest, wie mir ums Herz ist. Ich weiß es, mein Bester. Ich kenne die Kämpfe, die du hast durchgerungen, sehr gut. Aber jetzt, wo du bist ein freier Mann, jetzt lass uns gehen gemeinsam den Weg der Freiheit. Komm. Nur einen Augenblick, lass uns noch bleiben. Et pourquoi? Ich muss dich doch präsentieren. Ah, quelle surprise pour eux. Was werden sie machen, Augen? Du sollst mehr werden, als sie alle sind. Hast du nicht auch den sehnlichen Wunsch, über alle das Zepter zu schwingen? Das liegt uns nur an denen. Bleib hier, hier bei mir. Alles andere mag draußen vergehen. Sie sollen die Residenz stürmen. Sie sollen dem König die Krone runterreißen. Was kümmert's uns, wenn wir beisammen sind? Wenn wir... Horch, draußen, auf die Straße. Es scheint ernst zu werden. Der Pöbel kommt. Sie kommen zu mir. Herüber von der Residenz, zu mir. Was jetzt kommt, mir ist es gleich. Mir nicht. Aber ich habe keine Furcht und ich will es auch zeigen, dass ich keine Furcht habe. Wir wollen hinaus. Wir trotzen allem, was kommt. Wir ziehen mitten durch die besoffene Pöbel dorthin, wo unser Feind sitzt. Zu die Karusker. Zum Sporerbrei? Ja, dort wollen wir Kommerz halten. Ja, bist du vom Teufel besessen? Mag sein. Vorwärts, nimm deinen Schläger, deine Mütze. Wir gehen zusammen. Wir kommen nicht durch, Lola. Es ist schon spät. Die anderen haben die Übermacht. Egal, ich hau mich durch. Lola, du heute in der Früh hast verlangt, dass ich mit dir gehe so, bis ans Ende der Welt. Jetzt, Lola, jetzt ist der Augenblick da. Und wenn mich Himmel und Erde verflucht, ich gehe mit dir, wohin du willst. Dann komm mit. Komm mit zum Sporerbräu. Nein, naus in die Welt, lass uns gehen. Wohin ist doch gleichgültig. Was? Darauf hast du es abgesehen? Erklärst mir oder nicht? Dir oder nicht? Sacre nom de Dieu, geh weg mit deinen idyllischen Plänen oder scher dich zum Teufel. Was soll das heißen? Du fängst an, mir lächerlich zu werden. Lola! Oh, nimm schon passet, komm in die Sentimental, lass das. So ist es also. Ich bin da also auch bloß ein Spielball gewesen. Für der Beißner. Und wenn es so wäre? Ah, wie sie brüllen, wie sie toben, das ist Musik für mein Ohr. Auch mir soll's hören. Mir soll's dreht stehen. Da, da kommt es die Straße herauf. Dort auch. Aus allen Ecken kriecht es herbei. Ah, mes amis, ihr seid willkommen, ihr sollt reichlich beschenkt sein. Musik, Musik, ich will tanzen. Tänzerin bin ich gewesen und Tänzerin will ich bleiben. Das Gesindel ist da. Im ganzen Haus fliegen die Fenster ein. Und sie tanzt. Ja, ich tanze. Und ihr tanzt mit mir. Bringen Sie sich in Sicherheit, Frau Gräfin, sonst sind Sie verloren. Wollt ihr mich feig und elend sehen? No, no, ich bleibe. Den Platz habe ich erobert und ich werde ihn halten. Aber beste Frau Gräfin... Und wenn selbst der König will ausreißen vor diesem Brüller, ich bleibe und nehme die Krone an seiner Stelle. Der Minister hat bereits das Palais verlassen. Durch die Hintertür. Diese Memme. Munter, munter, meine Herren. Wir wollen ein bisschen zum Fenster hinausreden und den Herren Revolutionären zeigen, dass wir sie nicht fürchten. Zu mir gehst du her. Und jetzt auf der Stelle gibst du mir Antwort auf meine Frage. Gib mir Antwort. Ah, pardon. Hallo, hallo, meine Herren. Hinunter auf die Straße. Wir schlagen uns durch und feiern den Kommerz weiter im Lager unserer Feinde. Bei den Karuskers. Endlich, Vater Singelspieler, schon die halbe Nacht lang warte ich in Ihrer Gaststube auf Sie. So, so. Na, also reden Sie. Na, wie war's denn? Was? Was, was? Sie fragen mich noch, Sie haben doch was erlebt, Sie waren doch beim König. Ja. Ja, und wie ist die Audienz verlaufen? Das kann ich selber nicht sagen. Ja, mein Gott, haben Sie denn nicht gesagt, was ich Ihnen gesagt habe, dass Sie sagen sollen? Ja. Das habe ich gesagt. Ja, und was hat er gesagt? Wer? Na, der König. Nix hat er gesagt. Gar nix. Kein Sterbenswertel nicht. Nur so geschaut hat er uns alle. Aber schon so fuchsteif ist wütend, dass ich froh war, wie er wieder draußen war. Na und? Nachher? Nachher. Nachher ist einer gekommen. Mit viel Orden auf der Brust und einem goldgestickten Kragen. Und hat gesagt, so, jetzt geht's nicht wieder heim alle miteinander. Und für heute sind recht ruhig. Nachher wird die Universität möglicherweise wieder aufgemacht, hat er gesagt. Und die Lola? Von der Lola war weiters keine Rede nicht. Ja. Ah. Ja, für was waren Sie denn dann in der Residenz? Das weiß ich selber nicht. Das ist doch unglaublich. Ja, stellen Sie einer einmal hin vor den Kini. Steigen Sie auf die Treppen und die weiten Gänge, wo es auf Zeichen geht. Warten Sie nachher zwei volle Stunden, bis mir einer erlaubt, dass Sie neintreten vor die Majestät. Da wollen wir einmal abwarten, ob es nur so daherin. Da war also alles umsonst. Mhm. Na ja, es tut mir ja leid, dass Sie nicht besser zufrieden sind mit mir, Herr Kurat, aber ich sage Ihnen, das darf es mir glauben. Den größeren Kummer hab ich schon jetzt drum. Ich möchte wissen, wieso. Ja, mit meinem Burm. Wer stellt man den wieder zusammen? Dass ich mich sehen lassen kann, damit vor anständige Leute. Das wird sich finden, sobald wir Ihren Sohn wieder bei uns haben. Ja, wird sich finden. Und der Bierpreis? Auch der ergibt sich. Ja, wenn es aber schief geht, übernehmen Sie dann die Verantwortung. Wieso ich? Was, ja, Sie was? Haben mich doch aufgehetzt, Herr Kurat. Was, ich hab Sie haben mir doch gerade nicht so in den Tee treiben. Ein Bierpreis. Da haben Sie ihm was Gescheites geraten, Herr Kurat. Ja, was? Lungelmeierin, du kommst zu mir rüber, kommst zum Sporerbrei, mitsamt der Fefe. Weil du mir leid tust, Singlespieler. Leid? Pass nur auf, der Lola haben's Fensterscheiben schon eingeschmissen. Jetzt kommen sie zu dir. Ja, war ja nicht ewig. Was der Xaverl mir Otto hat, vergiss ich meinen Lebtag nicht. Mei, Fefi, das Leben ist lang. Umso schlimmer für mich. Tu dich nicht trösten, komm. Wenn wir uns bei dem Leben einmal neben ausgingen, die Hauptsache ist da, dass wir wiederkommen. Na, na, na, na, na, na, na. Lungelmeierin, ist das dein Ernst? Warum nicht? Auf der Welt wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hast recht. Ja, ich danke der Lungelmeierin. Ich danke dir schön. Aber Frau Mutter, wenn sie einer gar mit der Lola einlassen hat, war die eine andere lieber gewesen. Hätten der Eisenkopf, der Revoluzer, der Damische nicht so aufgehetzt, dann war dir und uns alle miteinander die ganze Gaudi der Spart geblieben. So, so, so. Dann ist es also auch meine Schuld, dass ihr Herr Schwiegersohn zum Verräter geworden ist, was? Ja, ihrer Schuld. Ja, dann trage ich wohl auch die Verantwortung dafür, dass Nero Rom in Brand gesteckt hat oder dass Ludwig der 16. ein Dummkopf war, was? Geh, renn's nicht so geschwollen daher. Denk es lieber dran, was der Xavier meiner Tochter Odo hat. Ja, und was er mir Odo hat. Und was haben denn sie schon Großartiges fertiggebracht? Eine Revolution haben sie angefangen, das Sautumme. Und jetzt möchten sie hinten noch auftrauen und am Brotzen spulen. Geduld, Mutter Lungelmeier. Geduld. Hört sie den Lärm auf der nächtlichen Straße? Weiß sie, was das bedeutet? Der Donner der Freiheit ist es. Und damit, Mutter Lungelmeier, kann ich es Ihnen endlich sagen. Mein Werk ist getan. Die Majestät des Königs hat der Majestät des Volkes weichen müssen. Was Sie nicht sagen. Jawohl, mein wackerer Herr Kurat. Die Aufklärung hat gesiegt. Der Tyrann musste nachgeben. Was? Die Montes ist für immer aus dem Land verbannt und befindet sich jetzt in diesem Augenblick bereits auf der Flucht nach der Grenze. Ja, ist denn das möglich? Amister! Amister hier! Was ist denn jetzt los? Amister! Ja, was ist denn jetzt das? Der Xaver, auf einmal ist er da. Xaver, wo kommst du denn her mitten in der Nacht? Xaver! Mach, dass du rauskommst aus diesem Haus, Xaver! Öha, öha! In dem Haus da herin hab ich nur ich zum Befehlen, gell? Der Xaver bleibt da. Gibt's mir ein Messer. Ich bitte euch nochmal drum. Ja, zu was denn, Bur? Umbringen tue ich sie. Wen denn? Die Lola. Die ist doch schon fort von München. Die? Furt! Straßen kommt's rauf. Und da rein zu uns. Zu euch. Ja, fantasieren was? Sie nicht, Xaver. Wie soll denn das möglich sein? Der ist nichts unmöglich. Ich hab's erfahren. Ich hab's bürst. Aber jetzt zahlt's mir's heim. Mit Zins und Zinseszins. Vater im Himmel, was fangen wir an? Nur jetzt nicht die Nerven verlieren, Leid. Eisenkopf. Ja. Schnell, gehen Sie raus auf die Straße, sammeln Sie die Leute und sorgen Sie dafür, dass uns dieses Satansweib nicht ins Haus kommt. Jawohl, Herr Kurat. Xaverl. Xaverl, nimm deine 5 Sinn zusammen und sag uns, was gegeben hat im Palais. Lassen Sie mich, Mutter Lungelmeier. Ich bin kein ehrlicher Mensch mehr. Ist doch nicht wahr, Xaverl. Geh weg, Feber. Lass mich. Wir wollen dir ja alles verzeihen, Bur. Nur nimm endlich wieder einen Verstand an. Ich brauch keine Verzeihung, Vater. Ein Messer her. Oder noch gescheiter. Ich hol mir draußen im Herzzimmer eine Messerpistole. Xaverl! Mach keine Dummheiten! Habt's nur keine Angst. Den sperre ich jetzt so lang rein ins Kneipzimmer, bis er endlich wieder zur Vernunft kommt. Allerheiligen steht uns bei. Oh Gott, sie kommen wirklich. Vater Singlespieler. Ja. Es wird wohl das Beste sein, wir verschwinden so lange, bis der Spuk vorüber ist. Kommen Sie. Ja, ich glaube, druck mal uns her, Kurat. Ich gehe mit, Vater Singlespieler. Lungelmeierin. Ja? Lungelmeierin, sagst zu den Leuten, ich gebe nach. Sagst du ich setze den Bierpreis wieder runter. 6 Kreuzer kostet was, gell? Lasst mich noch alle allein. Aber geht's nur. Ich hab die Lola noch nie nicht gefürcht. Und ich fürchte sie jetzt nicht. Die Kerle haben mich halb zerrissen. Mich hat ein Stein getroffen. Eine wahnsinnige Idee von der Gräfin, uns hierher zu kommandieren. Der ganze Hexensabbat ist losgelassen. Ja, und wo sind denn unsere anderen Chorbrüder blieben? Alle vom Kommers auf und davon. Also auch unser neuer Senior, der Singlespieler. Da geht uns der Schuft was an? Der ist doch schuld an der ganzen Geschichte. Ja, er und die Gräfin. Aber lasst sie nur kommen. Alle beide, ich stelle sie zur Rede. Ich werde ihnen... Wo ist die Gräfin? Das fragen wir selber, Herr Minister. Erst hat sie uns alle hierher getrieben. Aber wo sie jetzt ist, weiß der Kuckuck. Aber ich muss sie sprechen. Eine Sache von Wichtigkeit. Eine allerhöchste Botschaft. Wenn es gar so wichtig ist, dann warten Sie. Wir warten ebenfalls. Nein, Herr Beißner, warten Sie gescheiter nicht. Schauen Sie, dass weiterkommen. Ich rate Ihnen im Guten. Haben Sie mir was zu sagen? Der Xaverl ist schon da. Was? Sie, der ist gefährlich. Ich sag's Ihnen nur einmal, Herr Beißner. Mach es, dass rauskommen, bevor es kracht da herin. Also gut. Gehen wir. Der Polizeikommissär hält zu uns. Er muss uns durchbringen. Vorwärts, gehen wir. Nein, ihr bleibt. Alle bleibt ihr, bis ich selber gehe. Frau Gräfin, dann muss ich Sie bitten, das gleich zu tun. Wer kann mir befehlen? Seine Majestät. Ja, Frau Gräfin, so leid es mir tut, Ihnen das melden zu müssen. Die Revolutionäre haben etwas erreicht. Vielleicht mein Todesurteil? Keine Scherze jetzt, wenn ich bitten darf. Nun, so sagen Sie mir es doch, was Sie sich nicht trauen zu sagen. Sie müssen auf der Stelle die Stadt verlassen. Hat der König also nicht standgehalten, dem Pöbel? Seine Majestät lassen Ihnen sagen, dass Sie Ihnen nach wie vor in höchsten Gnaden gewogen bleiben. Aber mich doch in höchsten Gnaden zur Tür hinauswirft, wie? Es handelt sich sicher nur um ein paar Wochen. So lange sollen Sie in ländlicher Stille leben. Ach so. Und dann wird sich alles beruhigen. Schon gar, wo das Bier jetzt wieder einen halben Kreizer billiger wird, Frau Gräfin. Und die Universität wieder geöffnet wird. Die ihr aus Angst geschlossen habt, gegen meinen Willen. Da also steckt er, der wackere Senior der Alemannia. Die gleiche Memme wie ihr alle anderen auch. Kommen Sie, Frau Gräfin, kommen Sie. Das Militär scheint nachzugeben. Die Revolutionäre wollen das Bräuhaus stürmen. Frau Gräfin, ich bin eine einfache Frau. Nicht mehr, nicht weniger. Ich rat's Ihnen guten. Mach es, dass rauskommen durch die Hintertür. Nein, ich bleibe. Ich habe dem Xaver Singelspieler versprochen zu kommen. Da bin ich. Dann tragen Sie die Folgen allein. Wir gehen. Tja, geht nur, ihr Feiglinge. Schande über euch alle. Lola! Das ist der Letzte der ganzen Gesellschaft. Ihm kann ich noch meinen Abschiedsgruß sagen. Ja, ihr alle seid nur gewesen meine Marionetten, meine Puppen. Wo ich euch habe hingestellt in dieser Komödie, habt ihr müssen tanzen. Frau Gräfin, die Welt ist weit. Wir haben immer noch Glück gehabt, haben immer noch einen Unterschlupf gefunden. Kommen Sie, kommen Sie. Mein guter Xaver, habe ich nur getrieben, mein Spiel. Auch dich habe ich nur gehabt zum Besten. Wir müssen weg durch die Hintertür. Und jetzt, wo es vorbei ist, speich ich euch in die Fratze. Na endlich. Gott sei Dank, dass du raus bist. Wo ist denn das Lula? Lula! Ja, wo ist denn Lula? Fort ist. Was? Und kommen dort nicht mehr. Geht's auf Zeiten, der Herr Kurator, ich Gastum ausreichen. Mitbürger, Freunde, Münchner! Hoch, Eisenkopf! Hoch, Eisenkopf! Wir stehen am Ziel. Bravo! Wir haben erreicht, was wir gewollt haben. Jawohl, Fenster scheint sein eingeschmissen. Die Universität wird wieder aufgemacht. Bravo! Und Lola ist draußen. Bravo! Bravo! Und das Bier kostet wieder 6 Kreuzer. Oh! Oh! Und der Xaverl ist wieder da. Xaverl? Fevi. Jetzt magst du keine Geschichten mehr, gell? Nein, Feverl, gewiss nicht. Ich bin kuriert. Der Feind ist vertrieben. Der neue Geist zieht durch die Welt. Die Nacht entwich. Im Osten dämmert die Morgenröte. Bravo! Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Die Morgenröte, eine Komödie aus dem Jahre 1848 von Josef Ruderer. Die Personen und ihre Darsteller waren Lola Montes, jetzige Gräfin Landsfeld, Helen Vita. Alois Singelspieler, Bräumeister und Landtagsabgeordneter, Fritz Strassner. Xaver, sein Sohn, Senior des Kurkeruskia, Ferdinand Anton. Crescentia Lungelmeier, Marder Breuen, Charlotte von Bomhardt. Fefi, ihre Tochter, Luise Deschauer. Thomas Eisenkopf, Hans-Ernst Jäger. Von Bergs, Staatsminister, Walter Holten. Ignatius Abel, Kurat, Karl Michael Vogler. Hemersbacher, Glasermeister, Paul Kürzinger. Peter Wammerl, Privatier, Ludwig Schmidt-Wildi. Fritz Peissner, Senior des Chor Alemannia, Helmut Fischer. Maurice, Haushofmeister, Gustl Weißhappel. Ferner wirkten mit Ernst Bartels, Alexander Malachowski, Albert Wiesheu, Erich Neureuter, Helmut Haupt, Franz Loskarn und Hans Eichleiter. Ton Hans Greb. Schnitt Irmengard Ringseisen. Regieassistenz Walter Eggert. Funkbearbeitung und Regie Edmund Steinberger.